Es ist 16 Uhr. Schulfunk für alle. Zum Thema Nahrung aus dem Meer hören Sie jetzt eine Sendung des RIAS Berlin. Zuerst wurde der Hering knapp. Aus dem Wasser ist alles, ins Wasser kehrt alles zurück, heißt es in der Philosophie des Griechen Thales. Aber nicht nur der Ursprung allen Lebens kommt aus dem Wasser, auch das Leben und Überleben auf diesem Planeten Erde ist ohne die gewaltigen Wassermassen, die fast 3/4 der Erdoberfläche bedecken, nicht möglich. Plankton und Algen produzieren Sauerstoff, die riesigen Ozeane bestimmen Wetter und Klima, sie speichern 10-mal mehr Wärme als Wasser und Luft. Und es sind auch die Weltmeere, die für einen Temperaturausgleich zwischen den heißen und den kalten Zonen des Erdballs sorgen. Alle diese Eigenschaften und Funktionen sind Voraussetzung für menschliches Leben. Während sie sich aber in Größenordnungen abspielen, die für den einzelnen Menschen abstrakt bleiben, hat das Meer schon seit frühester Zeit eine sehr konkrete Aufgabe für die Menschen gehabt. Es ist Lieferant von Lebensmitteln, von Nahrung. Der Fischfang ist so alt wie die Jagd. Beides Methoden der Nahrungsmittelsuche schon seit Jahrtausenden. Während unsere Vorfahren aber auf dem Land langsam lernten, welche Pflanzen sich kultivieren und welche Tiere sich zähmen ließen, betreibt der Mensch die Fischerei auch heute noch, trotz hohem Rationalisierungsstand und technischem Aufwand, auf einer Entwicklungsstufe, die der des Jagdnomadentums gleicht, das noch nicht zur Viehzucht übergegangen ist. Im Hinblick auf das Meer stehen wir immer noch auf der Stufe von Barbaren. Während sich das Leben an Land immer mehr nach dem Grundsatz richtet, wer nicht sät, der soll nicht ernten, bedient sich der Mensch unbedenklich der Nahrungsvorräte im Meer. Und das nicht ohne Folgen. Eine Reihe von Speisefischen kann kaum noch in den benötigten Mengen beschafft werden, da die Bestände dieser Fischarten in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden sind. Wenn dieser Gefahr der Verknappung der Fischbestände durch übermäßiges Abfischen, durch Raubbau nicht bald Einhalt geboten wird, dann steuert die Menschheit auf eine selbstverschuldete Katastrophe zu. Denn die rasch wachsende Erdbevölkerung kann in einigen Jahrzehnten nicht mehr allein davon leben, was auf den landwirtschaftlichen Anbauflächen der Kontinente produziert wird. Die Menschheit ist auf Nahrung aus dem Meer angewiesen. 4 Milliarden Menschen leben heute auf der Welt. Im Jahr 2000, in 20 Jahren, werden es über 7 Milliarden sein. In jeder Sekunde werden auf dieser Welt 2 neue Esser geboren. Wovon sollen sie leben? Getreide und Fleisch müssen angebaut und gezüchtet werden. Das erfordert spezielle Anbauflächen und die sind, wie die Landfläche überhaupt, begrenzt. Aber fast 3/4 der Erdoberfläche bestehen aus Wasser und darin sind Tiere und Pflanzen, die als Nahrungsmittel genutzt werden können und genutzt werden müssen. Noch während der 60er Jahre wurde mit großem Optimismus von den Meeren als den Brotkammern der Zukunft gesprochen. Die gigantischen Eiweißprodukte der Meere galten als unerschöpflich. Mittlerweile ist man skeptischer geworden. Der bisherige Wachstumsoptimismus hat auch hier einen Dämpfer erhalten. Viele Zukunftsträume zerplatzten angesichts der harten Erfahrungen, die während der 70er Jahre gemacht wurden. Zunächst wurden einige Fischsorten knapp, Zeichen radikaler Überfischung. Dann erwies sich die Tiefseefischerei komplizierter als erwartet. Die technologische Entwicklung lief langsamer als die Fantasie. Und schließlich musste die Aquakultur, die systematische Aufzucht von Fischbeständen, mit großen Schwierigkeiten kämpfen, weil viele küstennahe Gewässer aufgrund einer zu großen Verschmutzung gar nicht genutzt werden konnten oder sehr teuer gereinigt werden mussten. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kann man von einer neuen Etappe in der Nutzung der Meere sprechen. Gewaltige Fortschritte in der Ozeanographie und Meerestechnologie haben dazu geführt, das Meer intensiver zu nutzen als je zuvor. Technologische Fortschritte in den Fang- und Verarbeitungsmethoden, zum Beispiel die Einführung elektroakustischer Verfahren zur Fischortung und Steuerung der Netze, sowie das Absaugen ganzer Fischschwärme, haben dazu geführt, dass die weltweiten Fischereierträge von 30 Millionen Tonnen in der Mitte der 50er Jahre auf heute 70 Millionen Tonnen jährlich gesteigert wurden. Diese Zahl von 70 Millionen Tonnen Fisch ist an sich noch kein Problem. Im Jahr 2000 werden voraussichtlich 200 Millionen Tonnen gefangen werden müssen, um den Bedarf zu decken. Das eigentliche Problem ist, dass die Fänge der großen Fischereiflotten sich stark konzentrieren. Auf einige wenige Fischsorten und einige ertragreiche Fanggebiete. Fischgründe sind nicht gleichmäßig über die Meere verteilt. Sie sind im Gegenteil relativ stark konzentriert in einigen wenigen Gebieten. Vier Fanggebiete werden heute als fischreich und lohnend für den Fang angesehen. Der Nordpazifik östlich von Japan, der Nordatlantik zwischen Nordsee, skandinavischer Küste und Grönland, die Gewässer vor der Ostküste Amerikas und Kanadas und die Gewässer vor der Westküste Südamerikas, vor allem vor Peru. In diesen vier Fanggebieten wird über die Hälfte des gesamten Weltfischfangs getätigt. Es fällt auf, dass die fischreichen Gebiete sich fast ausschließlich auf der nördlichen Erdhalbkugel befinden. Das einzige Fanggebiet im Süden, vor Peru, ist auch von ganz anderer Art als die Fanggebiete im Norden. Während dort die unterschiedlichsten Arten von Fischen und Meerestieren leben, befinden sich vor Südamerika fast ausschließlich Anchoven. Gerade die Entwicklungsländer, die in viel stärkerem Maße als die reichen Industrienationen auf Nahrung aus dem Meer angewiesen sind, sind geografisch stark benachteiligt. In den drei großen Fanggebieten des Nordens wird vor allem nach Kabeljau gefischt. Er ist der am häufigsten gefangene Fisch. Dann folgen Sardinen, Rotbarsch und Makrelen und in der Nordsee vor allem der Hering. Diese Konzentration des Fischfangs in wenigen Gebieten und auf ein halbes Dutzend Speisefische ist es, was die Bestände gefährdet. Der rapide Rückgang der Heringsfänge im Nordatlantik und in der Nordsee, der Rückgang der Lachsfänge in der Ostsee, die sinkenden Rotbarscherträge im Nordwestatlantik, die sinkenden Erträge aus Schellfischfanggebieten im Nordwestatlantik, die bedrohliche Abnahme der Heilbuttbestände des Nordwestpazifik und der Kabeljaufischerei im Nordostgebiet des Atlantik waren das Signal, das die beginnende Überfischung der Weltmeere deutlich werden ließ. Inzwischen sind die Anchovenschwärme des Humboldt-Stromes vor der Küste Perus fast vollständig verschwunden und der Hering in der Nordsee war vor wenigen Jahren beinahe schon ausgerottet. Ebenso wurde auch bei Seezungen, Makrelen, Kabeljau und Scholle die kritische Grenze der Überfischung erreicht. Die kritische Grenze der Überfischung ist spätestens dann erreicht, wenn größere Fanganstrengungen keine höheren Fangergebnisse mehr bringen. Das biologisch einsichtige Grundgesetz, dass zur ausreichenden Vermehrung der Fische auch ausreichende Bestände erhalten bleiben müssen, ist vielfach erst erkannt worden, als die Fänge bereits stark rückläufig wurden. Und selbst dann wurde häufig falsch reagiert. Statt die Fänge zu drosseln, damit die Bestände sich erholen können, wurden die Fanganstrengungen verstärkt. Zwischen 1950 und 1975 hat man die Fanganstrengungen für die Seezunge verfünffacht. Diesen vermehrten Anstrengungen stand aber ein immer kleiner werdendes Fangergebnis gegenüber, was schließlich fast zur Ausrottung dieser Fischart geführt hätte. Ähnliches gilt für die Heringsbestände des Nordatlantik und der Nordsee. Ohne drastische Fangverbote seit 1977 wäre diese Fischart in den uns nahen Gewässern schon ausgerottet worden. Für einige Meeresbewohner ist es schon fast zu spät für die Wale. Schon in den 20er Jahren nahm der Walfang die Form der Massenschlechterei an. Vor allem um den riesigen Blauwal ging es. Dieses an die 30 Meter lange und bis zu 200 Tonnen schwere Tier liefert mit seinem Fleisch und seinem Öl Rohstoffe für die Herstellung von Margarine, Seife, Kosmetikartikeln, Klebstoff und Tierfutter. Und diese Rohstoffquelle wurde rücksichtslos ausgebeutet. Zu Beginn des modernen Walfangs wurde der Bestand auf 210.000 Blauwale in den Weltmeeren geschätzt. Abschusszahlen von 30.000 Tieren jährlich führten zu einer raschen Dezimierung. Heute schätzt man, dass nur noch 6% des Ursprungsbestandes vorhanden sind. Erst Mitte der 60er Jahre, als es kaum noch Blauwale gab, entschlossen sich die Länder, die in der Internationalen Walfangkommission IWC zusammengeschlossen sind, ein Fangverbot für den Blauwal auszusprechen. Ob es nicht bereits zu spät war, ob der Bestand an Blauwalen wieder anwachsen kann, werden die nächsten Jahre zeigen. Als die fettesten Beutestücke, die Blauwale, kaum noch aufzutreiben waren, wandten sich die Walfänger der nächsten Sorte zu, den Finnwalen. Und als auch diese fast ausgerottet waren, kam der Pottwal an die Reihe. So wurden nach und nach alle großen Walarten bis auf kleine Restbestände reduziert. Heute stehen die letzten Wale, die Zwergfurchenwale, auf der Abschussliste. Hätten nicht amerikanische Tier- und Umweltschützer, die Greenpeace-Leute, mit erschütternden Bildern und aufrüttelnden Statistiken der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, wie weit die Ausrottung der Wale bereits fortgeschritten ist? Wahrscheinlich hätten die Walharponiere auch noch den letzten auftauchenden Wal erlegt. Aber unter dem Druck der öffentlichen Meinung hat die Internationale Walfangkommission den gesamten Indischen Ozean zum Schutzgebiet für Wale erklärt und einige der am meisten gefährdeten Walarten mit einem Fangverbot belegt. Die Verknappung einiger gefragter Fischarten hat die Fischerei zu einem harten und politischen Geschäft werden lassen. Die einzelnen Länder wachen über ihre Fanggebiete, achten auf die Einhaltung der Einschränkungen und Fangvorschriften und verhängen harte Strafen über Zuwiderhandelnde. Wildfischenden Schiffern wird das Fanggeschirr beschlagnahmt, eventuell sogar das Schiff. Die Kapitäne der Fischereiboote müssen Buch führen über Ort und Umfang ihres Fanges. Die Länder feilschen untereinander um gegenseitige Rechte der Befischung ausländischer Gewässer. Jedes Land muss einerseits den eigenen Bedarf decken, andererseits aber die eigenen Gewässer möglichst schonen und die Bestände pflegen. Nach der Ausdehnung der Fischereizonen auf 200 Seemeilen mussten viele Fangflotten ihre traditionellen Fanggebiete verlassen. Und erst die Verhandlungen der Regierungen ermöglichten es dann, dass nach genau festgelegten Quotensystemen zu bestimmten Zeiten an den alten Orten gefischt werden darf. Die Europäische Gemeinschaft etwa, die die Hoheitsrechte hat und damit die Verantwortung für den Nordatlantik trägt, hat die gesamte Seefläche in mehr als 2 Dutzend Parzellen aufgeteilt. Für jede Parzelle gibt es Bestimmungen über Fangzeiten, Fangvolumen und Art des Fanggerätes, welches verwendet werden darf. Ein Netz derartiger Regelungen kann aber nur Schlimmeres verhüten, vielleicht eine Schonfrist schaffen, in der sich die Fischbestände wieder erholen und auf das notwendige Maß vergrößern können. Aber allein damit lässt sich die anfangs erwähnte notwendige Nahrungsmittelversorgung aus dem Meer noch nicht gewährleisten. Dazu bedarf es anderer Mittel und größerer Anstrengungen. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, was getan wird und was getan werden muss, um aus den Weltmeeren wirklich Lebensmittellieferanten in ausreichendem Umfang zu machen, müssen wir noch eine weitere Ursache für die Gefährdung der Fischbestände und für das Leben im Meer überhaupt erwähnen, die Verschmutzung. Genauso bedenkenlos, wie manche Fischereiflotten ganze Fanggebiete leerfischen und damit die Fortpflanzung vieler Fischarten gefährden, genauso bedenkenlos leiten Küstenstädte ihre Abwässer ins Meer, kippen viele Länder ihren Müll an der Küste ins Wasser, lassen Fabriken ihre Chemikalien und Schadstoffe in den Fluten verschwinden. Dem Raubbau in der Fischerei und der Verschmutzung der Meere durch Mensch und Industrie liegt die gemeinsame Vorstellung zugrunde, die Natur könne das schon bewältigen und werde das irgendwie in Ordnung bringen. Den biologischen Prozessen wird eine unbegrenzte Selbstheilungskraft unterstellt. Diese jahrhundertealte Vorstellung der sich selbst regenerierenden Natur unterschätzt aber, welche Veränderungen die Industrialisierung und die Zusammenballung riesiger Menschenmassen bewirkt haben im Verhältnis Mensch-Natur. Der Einzug der Chemie in unser Alltagsleben und in die Landwirtschaft, die sprunghaft gestiegene Verwendung von Metallen und vor allem die Gewohnheit, veraltete Gebrauchsgegenstände einfach wegzuwerfen, haben unsere natürliche Umwelt einer immer stärkeren Belastung ausgesetzt. Erst mit der Rohstoffkrise, als man nach konkreten Möglichkeiten zu suchen begann, Metalle und vor allem Nahrungsmittel aus dem Meer dem Verbrauch zu erschließen, stellte man plötzlich fest, dass die jahrzehntelange Verwendung des Meeres als Müllkippe nicht ohne Folgen geblieben war. Die zukünftige Brotkammer der Menschheit, wie das Meer oft hoffnungsvoll genannt wird, hatte bereits erhebliche Schäden erlitten. Aus küstennahen, verdreckten Fanggebieten hatten sich viele Fischsorten entweder zurückgezogen oder sie waren ungenießbar oder gar vergiftet. Der Traum von Algenfarmen ließ sich an den meisten verbrauchernahen Küsten nicht mehr verwirklichen, weil die Qualität des Wassers zu schlecht war. Zu wenig Sauerstoff, zu viele Schadstoffe. Allmählich begann man zu begreifen, dass es wohl doch eine Grenze für die Belastbarkeit der Meere gibt. Und zum ersten Mal begann man sich dafür zu interessieren, was man eigentlich alles ins Meer schüttet, welche Mengen sich dabei summieren und was die Folgen sind. Eine derartige Bestandsaufnahme der Meeresverschmutzung und die Analyse der Folgen ist von großer Bedeutung, wenn sich die Menschheit die Meere als Quelle von Leben, von Nahrung erhalten will. Die Frage nach den Ursachen der Meeresverschmutzung ist wichtig, um zu erkennen, wo etwas geändert werden muss. Die Frage nach den Folgen der Meeresverschmutzung ist bedeutend, um das Ausmaß der Gefährdung des Lebens im Meer richtig einschätzen zu können. Betrachten wir also die Ursachen und Folgen im Einzelnen. Abwässer und Müll haben die in Küstennähe gelegenen Städte schon seit frühester Zeit in die Meere befördert. Zum Problem wurde dies erst, als während der letzten 200 Jahre die Bevölkerungszahlen sprunghaft anstiegen und aus den Küstenorten Millionenstädte wurden. Der Umfang von Müll und Abwässern ist gewaltig gestiegen und der Anteil der Chemikalien und Giftstoffe an diesen Abfällen nimmt laufend zu. Für uns Europäer ist das Mittelmeer ein anschauliches Beispiel. Über 100 große Küstenstädte pumpen ihre Abwässer ungeklärt ins Mittelmeer. Darunter Millionenstädte wie Barcelona, Neapel und Athen. Und Alle Mittelmeerstaaten zusammen schütten jährlich 430 Milliarden Tonnen Müll in ihre Gewässer. Fischfang ist deshalb nur weit entfernt von den Küsten möglich. Denn während jahrhundertelang der Abfall der Städte Nahrung für die Fische darstellte, hat der heutige Zivilisationsmüll die gegenteilige Wirkung. Fische und Algen werden ungenießbar oder sterben sogar. Einer der effektivsten Zerstörer von Leben im Meer ist die chemische Industrie. Dabei sind es nicht nur die industriellen Abfallstoffe wie Nitrate und Phosphate, welche Leben zerstören. Wirksam werden auch chemische Dünge und Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Sie werden vom Regen aus der Erde gewaschen, gelangen in die Flüsse und von da ins Meer. Da viele dieser chemischen Giftstoffe biologisch nicht mehr abgebaut werden können, durchlaufen sie den Kreislauf des Ökosystems immer wieder, verstärken sich und werden in ihren Wirkungen immer gefährlicher. Dass die Giftstoffe nicht nur dort wirken, wo sie erzeugt werden, sondern dass sie durch die Weltmeere wandern und überall Schaden anrichten, zeigte sich zum Beispiel, als Thor Heyerdahl vor Grönland 20 Wale untersuchte. 10 von ihnen waren DDT verseucht, die Mehrzahl hatte Plastikbehälter und andere unzersetzliche Abfälle im Magen. Chemiegifte können Leben töten, aber der Effekt tritt auch oft indirekt ein. Nitrate und Phosphate fördern das Wachstum von Algen. Diese aber verzehren Sauerstoff und nehmen damit anderen Meeresbewohnern die Lebensmöglichkeit. Nicht immer wirken Chemiegifte sofort tödlich. Viele Chemikalien bewirken Mutationen. Das heißt, das Wachstum und eventuell die Erbanlagen der Tiere werden verändert. So wurden an der Küste Hollands, vor den großen Ölhäfen, Riesenquallen mit 1 Meter Durchmesser gefunden. Derartige Quallen hatte es bisher gar nicht gegeben. Aber auch andere Industrien als die chemische leiten ihre Abfälle ins Meer. Da Transportkosten von großer Bedeutung für die Preisgestaltung der Industrieprodukte sind, haben sich große Industriebetriebe in den letzten Jahrzehnten vorwiegend in Küstennähe angesiedelt. Folge: Quecksilber, Blei, Zink und andere giftige Metalle gelangen in einem nie dagewesenen Ausmaß in die Meere. Allein in das Mittelmeer fließen jährlich 100 Tonnen Quecksilber, 3.800 Tonnen Blei, 2.400 Tonnen Chrom und 21.000 Tonnen Zink. Alles hochgiftige Metalle, die schwerwiegende Schäden verursachen können. Und all diese Stoffe werden biologisch nicht abgebaut. Ihre Gesamtsumme nimmt immer mehr zu. Die Folgen bleiben nicht aus. Thunfisch aus dem Mittelmeer enthält 3-mal so viel Quecksilber wie Thunfisch aus dem Atlantik. Aber auch der Nordatlantik, an den viele Industriestaaten grenzen, ist übervoll mit Giftstoffen. Sein Bleigehalt ist mittlerweile auf das 50-fache des Normalwertes gestiegen. Verschärfend wirkt sich aus, dass die Giftstoffe nicht dort bleiben, sondern eine Wanderung um die ganze Erde antreten und überall ihre Schäden anrichten. Am Südpol untersuchte Pinguine hatten Quecksilber im Organismus, das aus Industrieabwässern der nördlichen Halbkugel stammte. Die spektakulärste Form der Verschmutzung der Meere ist die durch Öl. Während die meisten anderen Schadstoffe weitgehend unsichtbar wirken, sind die Ölspuren nicht zu übersehen. Von schwarzem Ölschlamm überzogene Strände, erstickte Fische und ölverklebte Vögel. Die Ursachen der Ölmengen, die auf dem Wasser treiben, sind vielfältig. Im Gegensatz zu der allgemeinen Vermutung sind aber Tankerunglücke, bei denen Millionen Tonnen Öl ausfließen, nur zu einem sehr geringen Teil an der allgemeinen Ölpest beteiligt. Der größte Teil der auf den Weltmeeren umherschwimmenden Öllachen stammt von Tankerschiffen, die ihre Tanks auswaschen. Das ist ein alltäglicher und offensichtlich normaler Vorgang. Wenn die großen Tankschiffe ihre Ladung gelöscht haben und sich auf die Rückreise machen, dann pumpen sie mehr Wasser in ihre Tanks, um genügend Tiefgang zu haben. Nähern sie sich dann dem Ladehafen, pumpen sie das Meerwasser, das sich inzwischen mit den Ölresten des Tanks verbunden hat, wieder in den Ozean. Dieser Vorgang, den eine riesige Zahl von Schiffen täglich vornimmt, ist für 1/3 der gesamten Ölmenge verantwortlich, die auf den Weltmeeren umhertreibt. Weitere Ursachen der Ölverseuchung sind die Industrieabwässer der Küstenstädte, die Raffinerien in Küstennähe und die Flüsse, die die Ölabfälle der Industriegebiete weitertransportieren. Insgesamt wird die Menge Öl, die jährlich auf diese Weise ins Meer gelangt, auf 8 bis 10 Millionen Tonnen geschätzt. Da bereits wenige Liter Öl eine große Wasserfläche mit einem dünnen Ölfilm überziehen können, kann man sich ungefähr ausmalen, von welcher Größe die Ölteppiche sind, die auf den Ozeanen treiben. Thor Heyerdahl, der 1970 den Atlantik mit seinem Papyrusboot Ra 2 überquerte, berichtet, das Schiff sei an 43 von 75 Tagen in stark ölverschmutztem Wasser gefahren. Ölfilm und Ölklumpen hinderten die Besatzung, sich mit Salzwasser auch nur zu waschen. Die Ölfilme auf dem Mittelmeer bilden ein besonderes Problem. Normalerweise verdunsten große Mengen dieses südlichen Binnenmeeres. Frisches Wasser fließt dann durch die Straße von Gibraltar aus dem Atlantik herein. Das Atlantikwasser ist vergleichsweise sauberer, da es starken Winden und Strömungen ausgesetzt ist, während innerhalb des Mittelmeerbeckens das Wasser relativ still steht und sich kaum selbst reinigen kann. Das Verdunsten des Mittelmeerwassers und der Zufluss klaren Atlantikwassers ist also eine Art Reinigung für das Mittelmeer. Die Ölfilme haben aber diesen Mechanismus zerstört. Der millimeterdicke Film aus Öl verhindert das Verdunsten. Folglich fließt auch sehr viel weniger frisches Atlantikwasser an die Küsten der südlichen Länder. Die Verschmutzung steigt mit einem noch schnelleren Tempo weiter an. Darunter leiden nicht nur die Touristen, sondern auch die Bewohner dieser Gewässer. Seevögel gehen an verklebtem Gefieder qualvoll zugrunde. Wale und Robben sterben durch verstopfte Nasenlöcher. Fische sterben an Vergiftungen zum Teil sofort, zum Teil nehmen sie die Schadstoffe aber auch in sich auf, verenden früher oder geraten verseucht in den Nahrungsmittelkreislauf. Auch die deutschen Küsten werden von der Ölpest nicht verschont. Jährlich sterben bei uns 10.000 Seevögel durch ölverklebte Gefieder. Dass die Ursache dafür nicht ein einmaliges Ölunglück war, sondern dass Ölverschmutzung zum Alltag der Küsten gehört, bestätigt auch die folgende Aussage, die wir einer Materialwand der Bundesregierung zum Umweltprogramm entnehmen. Eine seit 1961 durchgeführte Befragung der Kurverwaltungen der Nordseebäder ergab, dass während der Badesaison an den Stränden an etwa 51% aller Tage Ölverschmutzungen von leichter bis mittlerer Art, in 34% schwere Ölverschmutzungen festgestellt wurden. Fassen wir zusammen. Die Belastung der Meere durch Verschmutzung hat in vielen Gebieten ein Ausmaß erreicht, welches die Selbstreinigungskraft der Meere überfordert und den Lebewesen ihre biologische Existenzgrundlage raubt. Die Konzentration der Schadstoffe, vor allem in den küstennahen Gewässern, hat vielerorts tote Stellen entstehen lassen. Entweder rauben die durch Chemikalien und giftige Metalle in ihrem Wildwuchs geförderten Algen den anderen Meeresbewohnern den notwendigen Sauerstoff, oder aber Ölschichten auf dem Wasser oder auch auf dem Meeresboden vernichten jegliches Leben. Das Wunschdenken von der biologischen Selbstheilungskraft der Ozeane übersieht, dass die heute ins Meer gelangenden Chemikalien und Metalle gar nicht biologisch abgebaut werden können. Einmal in den Kreislauf der Natur eingetreten, bleiben sie in ihm, treten mit ihren schädlichen Wirkungen an den verschiedensten Orten auf und summieren sich mit den immer neu hinzukommenden Stoffen zu immer stärkeren Dosierungen. Der Verdünnungseffekt wird auf diese Weise wieder rückgängig gemacht. Ohne eine Eindämmung der Verschmutzung und Vergiftung der Meere sind alle anderen Versuche zwecklos, das Meer als Nahrungslieferant zu erhalten oder sogar auszubauen. Hier muss zuerst angesetzt werden. Hier gilt es, die größten Anstrengungen zu unternehmen. Nur gesunde Gewässer können Nahrung erzeugen. Ein Zurückdrängen der Schad- und Giftstoffe im Meer kann aber trotzdem nicht zur Folge haben, dass wir mit unseren Fischfangmethoden traditioneller Art fortfahren können. Für die Zukunft muss eine andere Art der Nutzung der Ozeane betrieben werden. Die gesamte Biomasse der Meere muss der Ernährung zugänglich gemacht werden, nicht nur einige Dutzend Speisefische. Weichtiere, Muscheln, Austern, Krustentiere und Garnelen gilt es als Eiweißlieferanten zu nutzen. Das Prinzip der Zukunft wird sein, die Kette der Lebewesen im Meer auf einer niedrigeren Stufe zu nutzen als bisher. Also nicht nur die großen Fische, sondern bereits jene, die den Großen als Nahrung dienen. Vor allem die planktonfressenden Arten von Lebewesen, die weit unten in der Hierarchie stehen, aber dafür umso zahlreicher sind, gilt es auszubeuten. Bei diesen Fisch- und Schalentieren, die den Fleischfressern der ersten Stufe als Nahrung dienen, würde man sich nämlich so wenig wie möglich von der pflanzlichen Basis entfernen, die den größten Anteil an der Biomasse im Meer stellt. Da zudem die meisten Planktonfresser in Schwärmen leben, wäre das auch bei der Entwicklung neuer Fangmethoden ein Vorteil. So haben sich besonders die sowjetischen Fischereibiologen seit mehreren Jahren auf die Befischung von Leuchtgarnelen in den antarktischen Gewässern konzentriert. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Krill, einen 4 bis 5 Zentimeter langen Kleinkrebs, der in Schwärmen lebt und den Blau- und Finnwalen als Nahrung dient. Bei der Krillernte würde die Biomasse des Meeres, die von einer Nahrungsstufe zur nächsten um 80% abnimmt, sinnvoller ausgenutzt. Die Sowjetunion hält eine mögliche Krillernte von etwa 150 Millionen Tonnen pro Jahr für möglich. Andere Fachleute schätzen 300 Millionen Tonnen, die jährlich geerntet werden können. Doch die Biologen warnen bereits, denn Fänge von mehr als 50 Millionen wären nach ihrer Ansicht schon Raubbau. Eine Bedrohung des gesamten Restes der Nahrungskette, deren Glieder umso schwächer werden, je mehr bereits im Voraus abgeräumt wird. Eine weitere Umstellung der künftigen Fischfangmethoden wird sein, nicht mehr hauptsächlich in den küstennahen Gewässern zu ernten. Stattdessen gilt es, in zunehmendem Maße auf die in tieferen Seegebieten lebenden, nicht so dicht stehenden, sogenannten pelagischen Fischarten auszuweichen. Auch hier findet man Fische, die für die menschliche Ernährung geeignet sind und die ein außerordentlich großes Nahrungspotenzial, zum Beispiel die ozeanischen Tintenfische, darstellen. Ein entscheidender Schritt zu einer sinnvollen Nutzung der Meere wird sein, systematisch die Aufzucht von Meerestieren zu betreiben, also dem Meer nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Gemeint ist die Aquakultur. Aquakultur bedeutet Schutz der Friedfische vor Raubfischen, zum Beispiel durch Strom- und Unterschallbarrieren, sowie systematische Fischzucht und auch Düngung des Meeresbodens mit Mineralsalzen, Erwärmung des tiefen Wassers zur Aufzucht von Algen-, Muschel- und Krebskulturen und Jäten der Pflanzen. Als Alternative zur Seefischerei ist dieses Fischfarming mit den größten Hoffnungen verbunden. 7 Millionen Tonnen Fische, Krebse und Muscheln werden weltweit auf diese Weise schon erzeugt. Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass es einmal 30 Millionen Tonnen sein könnten. Aufbau von Aquakulturen in abgesperrten Gewässern oder Unterwasserkäfigen sind im fernen Osten seit langem bereits verwirklicht. Allein japanische Fischfarmer, Pioniere auf diesem Gebiet, produzieren jährlich rund 800.000 Tonnen Lachs und Meerbrassen, Hummer und Gelbschwanzmakrelen. In Japan übersteigt die Gesamtmenge der per Aquakultur gezüchteten Algen, Muscheln, Tintenfische, Krebse und Fische bereits den Ertrag der deutschen Seefischerei. Auch an der kalifornischen Küste wird Aquakultur betrieben. Amerikanische Versuche beschäftigen sich mit der Garnelenzucht in Teichen und beweisen, dass Erträge erzielt werden können, die dem Garnelenfang im Meer gleichkommen. Sowjetische Experimente mit der Kamm- und Miesmuschel sind bisher vielversprechend verlaufen. Aufgrund ihrer Ortstreue können Kleinalgen und andere schwebeteilchenfressende Muscheln leicht geerntet werden. Erfolgversprechende Ergebnisse also bei der Produktion von hochwertigem tierischem Eiweiß aus dem Meer. Die Menschen sind die Erzeuger der Gefahren, aber sie können auch Leben fördern. Ob sie das eine oder das andere tun, wird zeigen, wie lernfähig die Menschheit wirklich ist. In einer Aufnahme des RIAS Berlin hörten Sie eine Sendung zum Thema Nahrung aus dem Meer.